Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Ist Lesen lassen nicht eine feine Angelegenheit, liebe Zuhörer? Gerade wenn wir zu so später Stunde schon zu müde sind, die Augen aufzuhalten oder gar die Seiten umzublättern, sind wir doch dankbar, wenn ein anderer das für uns erledigt. Am liebsten ein ausgebildeter Mime mit sonorer Stimme. Mitte der 60er Jahre pflegte man beim Saarländischen Rundfunk die Vorlesekunst unter anderem durch eine ganze Reihe von Aufnahmen englischer und amerikanischer Kurzkrimis. Einer davon ist die 1911 von Henry Sidney Harrison verfasste Geschichte um eine Gaunerin, die dank einer außergewöhnlichen Begabung einfach nicht zu fassen ist. Der Schauspieler Dieter Hufschmid hat diese Story mit dem Titel Miss Hinch im Jahr 1964 eingelesen. Und wir freuen uns darüber, dass die Saarbrücker Kollegen damals ein Indikativ vorangestellt haben, wie es passender für unseren Termin nicht sein könnte. Die Mitternachtsstory. Wenn man von der 126. Straße zur U-Bahn-Station in der 125. Straße geht, schlägt man gewöhnlich nicht einen Bogen um den Block der 127. Straße. Besonders nicht bei Graupelregen, Dunkelheit und beißender Kälte. Wenn aber zwei Leute gleichzeitig diesen Weg verfolgen und sich dabei möglichst unauffällig auf den gegenüberliegenden Straßenseiten bewegen, liegt es in der Natur der Dinge, dass dieser Zufall die Aufmerksamkeit des einen oder anderen erregt. Im hellen Licht des Eingangs zum Tunnel begegneten sie sich fast, und der Geistliche warf einen forschenden Blick auf sie. Sie entpuppte sich als ein gewiss recht gut und anständig aussehendes Wesen, weißhaarig, faltig, bebrillt und gebeugt. Mit ihrem alten schwarzen Hut, dem fadenscheinigen Schleier und dem grauen Umschlagtuch sah sie wie eine ärmliche Dienerin der besseren Klasse aus, und der kurze Blick, den sie dem Geistlichen zuwarf, drückte genau das aus, was man von einer Frau ihres Standes erwarten sollte. Offene Ehrerbietung. Trotzdem fuhr er fort, sie mit angespannter Aufmerksamkeit zu mustern, als er langsam hinter ihr die zugigen Treppen hinunterstieg. Ein Expresszug donnerte gerade herein, und der Geistliche mit seinem dicken Krückstock hätte ihn fast nicht mehr erreicht, da er von einem Klumpfuß behindert war. Er stieg in denselben Wagen wie die alte Frau und setzte sich auf einen Platz ihr gegenüber. Es musste schon nach 12 Uhr sein. Das Abteil war fast leer. Die alte Frau zitterte unter ihrem Tuch. Ihre Zähne klapperten, und schließlich stand sie mit einem entschuldigenden Blick auf und begab sich in den hinteren Teil des Wagens. Dabei befühlte sie die freien Sitze auf der Suche nach warmen Heizungsrohren. Der Geistliche blickte ihr nach und beobachtete, wie sie auf einen Platz an seiner Seite des Wagens sank. Ein junges Paar saß jetzt zwischen ihnen, und er konnte die alte Frau nicht sehen, lediglich ihre schwarzen Knie und ihr altmodisches Häubchen, das mit einer langen metallenen Hutnadel befestigt war, schauten ab und zu hervor. Nichts hätte natürlicher oder belangloser scheinen können als dieser Platzwechsel eines ältlichen, halberfrorenen Fahrgastes. Aber es geschah zu einer Zeit, da die Menschen argwöhnisch in jedes fremde Gesicht blickten und die unbedeutendste Begebenheit mit fast hysterischer Wichtigtuerei aufgenommen wurde. Tagelange fruchtlose Suche nach einer flüchtigen Verbrecherin hatte die Nerven der Stadt fast bis zum Zerreißen gespannt. 20-mal am Tag wurde blind, Zeter und Mordio geschrien. Der Geistliche begann zu grübeln. Mechanisch schlug er dabei seinen Kragen hoch und fing an, mit seinen eisigen Füßen zu stampfen. Seiner Kleidung nach war er ein Geistlicher der Episkopalkirche. Ein ziemlich kurz geratener, recht stark gebauter, pausbäckiger und bärtiger Mann, dessen schwere Wangen von tiefen Falten durchfurcht waren. Auch er begann sichtlich unter der Kälte zu leiden und sah sich in Kürze gezwungen, seinerseits einen anderen Sitzplatz zu suchen, wo die Heizung sich besser bemerkbar machte. Er fand einen, zwei Plätze neben der alten Dienerin, ließ sich hineinfallen und versank bald wieder in seine eigenen Gedanken. Die Frau mit Hut und Umschlagtuch saß in einer Art traurigen Schweigens da. Nach einiger Zeit sah sie furchtsam zu dem in Nachdenken versunkenen Geistlichen hinüber, und ihr Blick glitt schnell von seinem Gesicht auf das abgelegte 10-Uhr-Extrablatt an seiner Seite. »Entschuldigen Sie bitte, Pater, aber würden Sie mich vielleicht einen Blick in Ihre Zeitung werfen lassen?« Der Geistliche blickte mit einem fast eifrigen Lächeln auf. »Gewiss, behalten Sie sie, wenn Sie wollen, aber ich bin ein Pfarrer der Episkopalkirche, kein Pater.« »Oh, Sir, ich bitte um Verzeihung. Ich dachte...« Mit einem freundlichen Lächeln wehrte er ihre Entschuldigung ab. Die Frau entfaltete die Zeitung. Die schreienden Schlagzeilen verrieten auf einen Blick die ganze Geschichte. Miss Hinch wie vom Erdboden verschwunden. Polizei hat den Fall so gut wie aufgegeben. Selbst Jesse Dark scheint vor einem Rätsel zu stehen. Jesse Dark war eines der außergewöhnlichsten Geschöpfe, die die Boulevardpresse je hervorgebracht hat. Ein weiblicher Kriminalexperte. Ein Kriminalexperte jedoch, den man ernst nehmen musste. Keine bloße Schnüfflerin, sondern eine wirkliche Akteurin, die eine ansehnliche Reihe von Kreuzen auf ihrer Abschussliste aufweisen konnte. 2. März 1901, Julia Victorian alias Gregory gefangen, das Gehirn der Healy Ring Kidnapperbande. 17. Dezember 1903, Charles Bartsch in einer Wäscherei in Newark zur Strecke gebracht und ihm ein Geständnis entlockt. 4. Juli 1904, Mary Calloran gefangen und die Stratford-Juwelen wiederbeschafft und so weiter. 9 Triumphe insgesamt. Und bei fast jedem handelte es sich um die Gefangennahme einer Frau. Und trotzdem konnten die forschen Aufzeichnungen in dem Extrablatt dieses Abends nicht darüber hinwegtäuschen, dass nichts auf einen baldigen 10. Triumph für Jesse Dark hindeutete. Mit einem nicht zu unterdrückenden Seufzer legte die alte Dienerin das Blatt weg. »Sie haben sicher den Artikel über die geheimnisvolle Angelegenheit gelesen.« »Ja, Sir. Ach, wissen Sie, mir ist, als könnte ich an nichts anderes mehr denken.« »So? Das scheint ja wirklich eine bemerkenswerte Sache zu sein.« Die Sache war in der Tat bemerkenswert. In einem winzig kleinen Zimmer, 10 Schritt vom Broadway entfernt, hatte Miss Hinch an einem schönen Abend um 9:30 John Catherwood mit ihrem leichten Schwert getötet, das sie bei ihrem berühmten Auftritt in »Der Landesvater« benutzte. Catherwood war gekommen, um ihr seine bevorstehende Heirat mitzuteilen. Soweit war die Tragödie alltäglich genug und sogar vulgär. Was sie darüber hinaus aber fast in den Bereich der Romantik gerückt hatte, war die außerordentliche Begabung dieser Frau, die sie berühmt gemacht hatte. Mochte sie auch gewalttätig, völlig unmoralisch sein, so war sie doch gleichzeitig die erstaunlichste Verwandlungskünstlerin ihrer Zeit. Ihre brillante Darbietung bestand aus einer Reihe von Gestaltwechseln, die sie meist im vollen Blickfeld ihrer Zuschauer vornahm. Einige dieser Verwandlungen waren so erstaunlich, dass sie unbegreiflich schienen, selbst wenn man dabei gesessen und zugesehen hatte. Nicht nur ihre äußere Erscheinung, sondern auch ihre Stimme, Sprechweise, Haltung und Bewegungen wechselten unglaublich, wenn sie in eine Rolle hineinschlüpfte. So sehr, dass die Frau keine beständige eigene Gestalt zu haben, sondern aus plastischem menschlichem Material zu bestehen schien, aus dem ihre Kunstfertigkeit nach Belieben, Mann, Weib oder Kind formen konnte. Mit dieser seltenen Geschicklichkeit, bisher nur benutzt, um große Zuschauermengen zu begeistern und den Veranstaltern beispiellose Kontrakte abzunötigen, kämpfte Miss Hinch jetzt irgendwo gegen die Polizei eines ganzen Landes um ihr Leben. Ohne Schminke und Kostüm war sie eine große, flachbrüstige, junge Frau mit scharf geschnittenen Gesichtszügen und von beachtlicher, herber Schönheit. Wie sie im Augenblick aussehen mochte, wagte niemand zu raten. Nachdem sie John Catherwood in ihrer Garderobe im Amphitheater niedergestochen hatte, war sie in Hut und Mantel geschlüpft, hatte 2 Perücken und ihren Schminkkasten in ihre Handtasche gestopft und war hinaus auf den Broadway gegangen. Innerhalb von 10 Minuten hatte die Jagd begonnen. Aber die Erde schien sich geöffnet und sie verschluckt zu haben. Doch ihr Aussehen war fast so bekannt wie das des Präsidenten. und die Zeitungen eines ganzen Kontinents druckten täglich ihr Bild in 1000 Variationen ab. Ein sehr bemerkenswerter Fall, wiederholte der Geistliche ziemlich abwesend, und seine Nachbarin, die alte Frau, stimmte ihm respektvoll bei. Sie werden sie nie fangen, Sir, niemals. Sie ist zu gerissen für Sie alle, diese Miss Hinch. Durch ihren Ton aufmerksam geworden, fragte sie der stämmige Geistliche, ob sie sich besonders für diesen Fall interessierte. Ja, Sir, und ich habe einen guten Grund dafür. John Catherwoods Mutter und ich waren zusammen in der Schule und unser ganzes Leben lang eng miteinander befreundet. Ach, Sir, John war so ein feiner Herr, der in Manieren und Aussehen weit über seinen Leuten stand, aber er hat seine alte Mutter nie verleugnet. Nein, Sir, niemals. Vielleicht hat er Dinge getan, die er nicht hätte tun sollen, aber in seinem Herzen war er ein guter Junge. Ein guter Junge, Sir. Dass er so sterben musste, ist ein zu hartes Schicksal für ihn. Und diese Dirne läuft weiter frei herum, mordend und unheilstiftend. Meine gute Frau, beruhigen Sie sich. Ganz gleich, wie teuflisch die Geschicklichkeit dieser Frau auch sein mag, ihre Sünde wird gewisslich über sie kommen. Die alte Frau ließ folgsam ihr Taschentuch sinken und versuchte, sich zu beruhigen. Aber ach, sie ist so gerissen, eben teuflisch, wie Sie gerade sagten, Sir. Man sagt, wenn sie mit ihren Freunden an einem Tische beisammen saß, begann sie manchmal ihr Gesicht so seltsam und entsetzlich zu verzerren, dass alle sie baten, aufzuhören und aufsprangen und fortliefen. Erwachsene Leute, Sir. Und wenn man sie nur eine Minute hinter ihrem Wandschirm verschwinden ließ und sie kam wieder hervor, konnte man bei hellem Licht auf sie zugehen und ihr die Hand geben und glaubte doch nicht, dass sie es war. Ja, sagte der Geistliche, ich habe gehört, dass sie erstaunlich geschickt ist, wenn ich auch als Fremder in diesem Teil des Landes nie ihre Darbietungen gesehen habe. Er wandte seinen Kopf und starrte durch die Hintertür des Wagens auf die dunklen, fliehenden Wände. Im selben Augenblick drehte auch die Frau ihren Kopf und starrte den Geistlichen voll an. Als er sich wieder umwandte, hatte sie ihren Blick bereits auf den vorderen Teil des Wagens gerichtet, und er hob nachdenklich die Zeitung auf. »Ich bin zu Besuch hier in der Stadt«, sagte der Geistliche unvermittelt, und wusste bis vor ein oder zwei Tagen, als ich einer Zusammenkunft von Männern beiwohnte, wenig oder nichts über diesen Fall. Vielleicht kennen Sie den Männerverein der St. Matthias-Gemeinde? Auf mein Wort, Sie sprachen von nichts anderem. Ich gestehe, dass ich mich sehr für Ihren Klatsch interessierte. Deshalb kaufte ich mir heute Abend auch diese Zeitung, um einmal nachzulesen, was dieser außerordentliche weibliche Detektiv, den Sie da beschäftigen, darüber zu sagen hat. Aber ich muss sagen, ich war enttäuscht. Nach allem, was man über sie erzählt. Ja, Sir, und das ist nicht verwunderlich, denn sie hat Mrs. Catherwood selbst erzählt, dass sie noch nie so einen Misserfolg gehabt hat. Bisher schien es so, als ob sie Frauen immer fangen könnte. Als wüsste sie genau, was eine Frau tun würde, wo sie hingehen und sich verstecken würde, so dass sie ihr jedes Mal folgen konnte, wenn die männlichen Detektive nicht wussten, wo sie sie suchen sollten. Aber, ach, Sir, so eine Frau wie Miss Hinch hat sie noch nie jagen müssen. Das wird wohl stimmen. Ihr Bericht hier in der Zeitung kommt mir auch wirklich sehr kärglich vor. »Bericht, Sir? Bei meiner Seele!« explodierte plötzlich zur Überraschung der beiden der alte Mann auf der anderen Seite des Mittelganges. »Sie nehmen doch nicht an, dass diese schlaue kleine Frau in ihren Berichten ihre Karten aufdeckt, mit Miss Hinch in der Stadt, die jede ihre Zeilen liest. Was jene Berichte betrifft, Sir, so kann ich Ihnen versichern, dass sie darin genau das Gegenteil von dem schreibt, was sie wirklich denkt.« »Was Sie nicht sagen«, ermunterte ihn der Geistliche. »Ja, Sir. Oh, sie macht schon das Spiel. Ja, ja. Die Frau lebt nicht, die schlau genug ist, um Jessie Dark reinzulegen. Ich warte jeden Tag auf neue Entwicklungen, Sir. Jeden Tag. Denn, mein lieber Herr, es ist keineswegs nur beruflicher Ehrgeiz, weswegen Jessie Dark so entschlossen ist, zu gewinnen. Es ist geschlechtliche Eifersucht. Nichts für ungut, Madam. Jawohl, Sir, ich sage Ihnen, Jessie Dark würde sich schämen, von einer anderen Frau geschlagen zu werden. Lesen Sie die Berichte zwischen den Zeilen, Sir, wie ich es tue.« »Unerbittliche Entschlossenheit. Kein Nachgeben. Keine Gnade. Sie verstehen, was ich meine, Sir?« »Es klingt ganz vernünftig«, antwortete der Geistliche mit seinem höflichen Lächeln. »Alle Frauen, erzählt man uns, sind von Natur aus heimliche Rivalen in ihrem Herzen. Sie hat einer meiner Bekannten erzählt, fuhr der alte Herr fort, dass sie die Hinsch finden wird und wenn es ihr ganzes Leben dauert. Mit Schauspielerinnen weiß sie Bescheid. Die Welt ist nicht groß genug, dass diese Kreatur sich vor ihr verstecken kann, sagt sie. Nun, was sagen Sie dazu? Aber ach, Sir, begann die alte Frau schüchtern, John Catherwood ist nun schon 10 Tage tot und... 10 Tage, Madam. Und was ist das schon, bitte? Explodierte der alte Herr, indem er sich triumphierend erhob. Ein Leben lang, wenn es sein muss. Oh, haben Sie keine Angst. Mrs. Victorian hielt man doch auch für sehr gerissen. Genauso wird sie es mit Miss Hinch machen. Das lassen Sie sich von mir gesagt sein. Aber wie wird sie die Gefangennahme anstellen, Leute? Schrie ein junger Mann. Das ist der springende Punkt, über den meine Frau und ich uns gerade unterhalten haben. Angenommen, dass sie diese Teufelin aufspürt, was wird sie tun? Nun? Tun? Nach der Polizei rufen, wetterte der alte Herr von der Türe her. Damit Miss Hinch erst sie und dann sich selbst erschießt. Müsste sie nicht... Grand Central, rief der Schaffner. Und der junge Mann unterbrach sich widerstrebend, während seine Frau ihn mit aller Kraft zur Tür hinauszerrte. Hoffe nur, dass sie sie bald schnappt, rief er über die Schulter zu dem Geistlichen. Die Sache geht mir langsam auf die Nerven. Einer dieser Kindergartenbelohnungsjäger folgte meiner Frau neulich 5 Häuserblöcke weit, nur weil sie ein spitzes Kinn hat. Und ich weiß nicht, was noch passiert wäre, wenn ich nicht dazugekommen wäre und... Die Türen rollten hinter ihm zu und der Zug warf sich in den nächsten Tunnel. Ein längeres Schweigen im Wagen folgte. Der Geistliche starrte nachdenklich auf den Boden und die alte Frau beugte sich wieder über ihre geschenkte Zeitung. Anscheinend las sie die Beobachtungen der Jessie Dark mit großer Aufmerksamkeit noch einmal durch. Bald aber ließ sie die Zeitung sinken und begann still nach etwas unter den Falten ihres Umschlagtuches zu suchen. Schließlich aber kamen ihre Hände leer wieder darunter hervor und sie unterbrach das Schweigen mit der schüchternen Bitte. »Ach, Sir, haben Sie vielleicht einen Bleistift, den Sie mir bitte leihen könnten? Ich würde gerne etwas in dem Bericht anstreichen und ihn Mrs. Catherwood schicken. Das, was sie hier über Verkleidungen schreibt, Sir.« Der freundliche Gottesdiener fühlte in seinen Taschen nach und brachte nach einigem Suchen einen Bleistift zum Vorschein. Einen weißen mit blauer Miene. Sie bedankte sich überschwänglich. »Wie trägt Mrs. Catherwood all diese Anspannung und diesen Kummer?« fragte er plötzlich. »Waren Sie heute bei ihr?« »Oh ja, Sir. Ich habe seit 9 Uhr den ganzen Abend bei ihr verbracht und bin gerade erst von dort gekommen. Ach, sie ist sehr niedergeschlagen, Sir.« Sie blickte ihn zögernd an. Er starrte wortlos vor sich hin. Obwohl er, wie die übrige zeitungslesende Welt, mit Sicherheit wusste, dass John Catherwoods Mutter nicht in der 126. Straße, sondern in der East Houston Street wohnte. Vielleicht dachte er auch darüber nach, ob sein Schweigen wohl verkehrt war. Vielleicht war diese falsche Angabe gar nicht ein Versehen, sondern irgendeine Gerissenheit. Mit einem gewissen Eifer fuhr die Frau fort. »Ach, Sir, ich hoffe und bete nur, dass diese Herren recht haben mögen. Aber Mrs. Catherwood und auch mir scheint es doch, dass Jessie Dark sie schon gefangen hätte, wenn es ihr überhaupt möglich wäre. Denken Sie an ihre großen, kühnen, blauen Augen, Sir, mit 2,5 Zentimeter langen Wimpern, wie man sagt, und an ihr schreckliches, langes Kinn. Man sagt, dass sie die Farbe ihrer Augen doch tatsächlich ändern kann. Nicht für immer natürlich, aber doch eine Zeit lang mit ein paar von ihren Tropfen. Aber dieses Kinn sollte man meinen.« Sie unterbrach sich, denn der Geistliche stand ganz unerwartet auf und ergriff seinen schweren Stock. 14. Straße«, sagte er mit einem freundlichen Nicken. »Ich muss hier umsteigen. Gute Nacht.« »Viel Glück für Jessie Dark, wünsche ich.« Er beobachtete das verblasste Gesicht der alten Frau und sah genau jene plötzliche, respektvolle Überraschung darin aufkeimen, die er erwartet hatte. 14. Straße? Ich hatte keine Ahnung, dass wir schon so weit gefahren sind. Da muss ich ja auch aussteigen, Sir. Der Expresszug hält nicht in meiner Station.« »Ah«, sagte der Geistliche trocken. Er ging voran, humpelnd und auf seinen Stock gestützt. Sie traten auf den kalten, trostlosen Bahnsteig hinaus. Nicht gerade zusammen, aber doch so, dass man ihre Zugbekanntschaft erkennen konnte. Doch nachdem der Geistliche ein paar Schritte weiter gehumpelt war, bemerkte er mit einem Male, dass er allein ging, und drehte sich um. Die Frau war stehen geblieben. Über den Zwischenraum hinweg trafen sich ihre Augen. »Kommen Sie«, sagte der Mann liebenswürdig. »Kommen Sie! Lassen Sie uns gemeinsam umhergehen, damit wir warm bleiben.« »Oh, Sir, Sie sind so freundlich«, entgegnete die alte Frau und kam näher. Schritt für Schritt machte das seltsame Paar sich nun auf den Weg zum äußersten nördlichen Ende des Bahnsteiges. »Übrigens«, sagte der Geistliche, unvermittelt stehen bleibend, »darf ich die Zeitung noch einmal für einen Augenblick sehen?« »Aber gewiss, Sir, natürlich«, erwiderte die Frau, indem sie die Zeitung unter ihrem Umschlagtuch hervornestelte. »Ich dachte, Sie hätten sie schon ausgelesen, und ich...« Er entgegnete, dass er nur einen Blick hineinwerfen wollte, sah sie dann aber mit äußerster Sorgfalt Blatt für Blatt durch. Die Frau blickte ihn dabei einige Male an. Schließlich sagte sie zögernd, »Ich glaube, Sir, ich werde den Fahrkartenkontrolleur fragen, wie lange es bis zum nächsten Zug dauert. Ich habe mich nämlich sehr verspätet, Sir, und ich muss irgendwo noch etwas essen, bevor ich schlafen gehe.« »Eine ausgezeichnete Idee«, meinte der Geistliche. Er erklärte, dass auch er schon eine Stunde über seine Zeit unterwegs geblieben sei und die Nacht noch bei Vettern in Newark verbringen wollte. Seite an Seite schritten sie zurück über den Bahnsteig, fragten den Kontrolleur, erhielten eine dürftige Auskunft und gingen wie in schweigender Übereinkunft langsam wieder zurück. Doch bevor sie weit gekommen waren, blieb die Frau unvermittelt stehen und lehnte sich mit weißem Gesicht gegen die Wand. »Ach, Sir, es tut mir leid, aber ich muss unbedingt irgendwo einen Happen essen, bevor ich weiterfahre. Sie werden mich für närrisch halten, Sir, aber ich bin heute ganz um mein Abendessen gekommen und habe plötzlich so ein schwaches Gefühl in den Beinen.« Der Geistliche blickte sie mit offensichtlicher Anteilnahme an. »Wissen Sie, meine Freundin, dass Sie alle meine Wünsche vorauszuahnen scheinen? Da Sie gerade vom Essen sprechen, kommt es mir zum Bewusstsein, dass auch ich beinahe am Verhungern bin.« Scheinbar überlegen blickte er auf seine Uhr. »Ja, es wird sicher nicht lange dauern. Kommen Sie, wir wollen gemeinsam ein bescheidenes Lokal suchen.« »Oh, Sir«, stammelte sie, »aber Sie werden doch nicht mit einer armen alten Frau wie mir zusammen essen wollen.« »Und warum nicht? Sind wir nicht alle gleich vor Gottes Angesicht?« Zusammen stiegen sie die Treppen hinan wie irgendein wohlhabender Pfarrer und sein armes Gemeindemitglied. Als sie auf die 14. Straße hinaustraten, wandten sie sich nach Westen. Am ersten Häuserblock kamen sie zu einem hell erleuchteten, gekachelten und blitzblanken Restaurant von der Art der Schnellimbissstuben. Aber die Frau zog es vor, weiterzugehen, indem sie schüchtern einwandte, dass das blendende Licht sehr ungesund für ihre alten Augen sei. Der Geistliche akzeptierte diesen Einwand ohne Widerrede. Zwei Blocks weiter fanden sie an einer Ecke ein ruhiges Lokal, eine anspruchslose kleine Zuflucht, die sich jedoch trotzdem mit einem Lieferanteneingang in der Seitenstraße brüstete. Sie gingen durch den Haupteingang und setzten sich einander gegenüber an einen Tisch. Die Frau las die Speisekarte durch und bestellte schließlich nach ein paar Minuten verlegene Unsicherheit verlorene Eier auf Toast. Der Geistliche bestellte das Gleiche. Das einfache Mahl war rasch verspeist. Als sie gerade bei den letzten Bissen waren, fragte die alte Frau, »Wenn Sie entschuldigen wollen, Sir, darf ich die Speisekarte für einen Moment haben? Ich würde mir gerne noch eine Tasse Tee zum Aufwärmen bestellen, wenn Sie hier nicht zu viel dafür verlangen.« »Ich habe die Speisekarte nicht«, erwiderte der Geistliche. Sie suchten eingehend nach dem Kartonblatt, aber es war nirgends zu sehen. Der Kellner kam. »Ja, Sir, ich ließ sie hier auf dem Tisch liegen, als ich die Bestellung entgegennahm. Ich kann mir nicht vorstellen, wo sie geblieben ist«, wiederholte der Geistliche mit ziemlichem Nachdruck. Er sah die Frau mit einem durchbohrenden Blick an und bemerkte, dass sie genauso fest zurückblickte. Beide Augenpaare senkten sich sofort wieder. Der Kellner kam mit einer neuen Speisekarte. Die Frau bestellte ihren Tee, den der Kellner bald darauf brachte. Der Geistliche bezahlte für beide Bestellungen mit einem Geldschein, der schwer verdient aussah. Der Tee erwies sich als sehr heiß. Sie konnte ihn nicht ohne abzusetzen trinken. Während der Pfarrer die Frau beim Teeschlürfen beobachtete, schien er immer unruhiger zu werden. Seine Finger trommelten auf das Tischtuch, er konnte kaum noch stillsitzen. Ganz plötzlich fragte er, was bedeutet das Rufen auf der Straße? Es hört sich an wie von Zeitungsjungen. Die alte Frau legte ihren Kopf auf die Seite und lauschte. Ja, Sir, ein Extrablatt scheint herausgekommen zu sein. Auf mein Wort, sagte er nach einer Pause. Ein Verbrechen ist doch eine äußerst interessante Angelegenheit. Lieber Gott, ich denke, ich werde mir eins holen gehen. Er erhob sich langsam, nahm seinen Schaufelhut vom Haken neben seinem Platz, ergriff seinen schweren Stock und humpelte zur Tür. Sehr zum Unwillen des Inhabers an der Kasse ließ er sie hinter sich offen stehen. Er verweilte einen Augenblick in dem kleinen Vorraum und blickte die Straße hinauf und hinunter. Dann winkte er mit der Hand und tat ein paar langsame Schritte nach Osten, während er dabei den Blicken der Frau am Tische entschwand. Das Speiselokal lag an einer Ecke, und der Geistliche blieb draußen einen halben Atemzug lang stehen und blickte nach Norden, Osten, Süden und Westen. Doch nirgends fand sein suchendes Auge, wonach er Ausschau hielt. Er ging um die Ecke in die dunklere Nebenstraße, zunächst langsam und fortwährend um sich blickend. Bald aber wurde sein Schritt schneller. So schnell, dass er sich kaum noch auf seinen dicken Stock stützen konnte. Im nächsten Augenblick rannte er fast und sein Klumpfuß hämmerte schwer auf das gefrorene Pflaster. Ein Zeitungsjunge hielt ihm ein Extrablatt direkt unter die Nase, aber er sah es nicht einmal. Weiter die Straße hinunter, fast zwei Häuserblocks entfernt, stand eine große Gestalt in einem blauen Mantel und stampfte mit den Füßen auf dem hartgefrorenen Graupelmatsch. Der voranstürmende Gottesdiener eilte geradewegs auf sie zu, aber er kam nicht sehr weit. Denn als er an dem Hintereingang des Restaurants vorbeieilte, stürzte ein Gast so rücksichtslos heraus, dass er direkt in ihn hineinrannte und ihn auf der Stelle zum Halten brachte. Ohne hinzusehen, wusste er, wer es war. Er würdigte die Gestalt auch weiterhin keines Blickes, sondern wandte seinen Kopf eilig von Ost nach West und überflog mit schnellen Blicken die dunkle Straße. Aber die alte Frau, die bei dem Zusammenprall mit einem schrillen Ausruf zurückgesprungen war, begann sich atemlos zu entschuldigen. »Oh, Sir, verzeihen Sie bitte, ein Zeitungsjunge steckte seinen Kopf durch die Seitentüre, gerade als Sie hinausgegangen waren, und ich rannte hin, um Ihnen eine Zeitung zu holen. Aber er verschwand so schnell, Sir, und da bin ich, wie ich es mir gedacht habe,« sagte der Geistliche mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. »Das muss derselbe Junge gewesen sein, hinter dem ich auch her war.« Auf der anderen Seite waren gerade zwei Männer in die Straße eingebogen, dick gegen die Kälte vermummte Gestalten, die im Vorübergehen fröhlich miteinander sprachen. Der Geistliche blickte die Frau jetzt voll an, und sie sah, dass ein Lächeln auf seinem Gesicht lag. »Da er uns beiden entkommen zu sein scheint, was halten Sie davon, wenn wir zur U-Bahn zurückkehrten? Aber gern, Sir, es ist höchste Zeit, dass ich, das Pflaster ist sehr schlüpfrig,« fuhr er freundlich fort. »Vielleicht nehmen Sie lieber meinen Arm.« Hinter dem Paar in dem kleinen Restaurant trat der Kellner zur Tür und schloss sie. Er blieb bei dem Inhaber stehen, um mit ihm über den plötzlichen Aufbruch seiner beiden Gäste zu reden. Da die Rechnung jedoch mit einem großzügigen Trinkgeld beglichen worden war, gab es keinen besonderen Grund zur Klage. Nachdem er einige ungünstige Bemerkungen über das Wesen der Geistlichkeit über sich hatte ergehen lassen, kehrte der Kellner an seinen Tisch zurück, um ihn abzuräumen. Auf dem Läufer, im Mittelgang zwischen den Tischen, lag ein weißes Stück Karton, das sein geübtes Auge als einen Teil der Speisekarte erkannte. Es lag mit der Oberseite nach unten. Er bückte sich und hob es auf. Auf der Rückseite stand etwas mit einem Blaustift hingekritzelt. Die Handschrift war unterbrochen und unregelmäßig, als hätte der Schreiber seine Augen dabei irgendwo anders gehabt. Und der Kellner hatte einige Mühe, folgende Botschaft zu entziffern. »Miss Hinch, U-Bahn, 14. Straße, sofort Polizei holen.« Der Kellner trug das seltsame Dokument zu dem Inhaber, der es mehrere Male durchlas. Er war ein schwerfälliger Mann und wie alle Leute dieser Art dazu geneigt, hinter solchen Dingen einen dummen Scherz zu vermuten. Jedoch nach einem unentschlossenen Hin und Her mit dem Kellner zog er seinen Überzieher an und ging hinaus, um einen Polizisten zu suchen. Er wandte sich westwärts und auf halber Höhe des nächsten Blockes traf er einen ältlichen Blaumantel, der nach Osten schlenderte. Der Polizist warf einen Blick auf das Gekritzel und tat es unwirsch als die Narretei eines Spaßvogels ab, wie sie ihn ein Dutzendmal am Tag halb zur Verzweiflung brächten. Er begleitete den Inhaber zurück, und als sie in die Nähe von dessen Lokal kamen, hörten sie das Geräusch von schnellen Schritten, die auf der nach Süden führenden Nebenstraße heranklapperten. Als sie aufblickten, sausten zwei junge Polizisten in Begleitung eines Mannes in der Uniform eines Bahnschaffners um die Ecke und stürmten geradewegs in das Restaurant. Der erste Polizist und der Inhaber rannten hinter ihnen her und fanden sie, wie sie reichlich verblüfft im Lokal umherstarrten. Einer der Gesetzeshüter verlangte Auskunft, ob hier jemandem verdächtige Elemente aufgefallen seien, und der begriffsstutzige Wirt sagte nein. Ziemlich betreten dreinblickend erklärten die Beamten ihre Mission. Es stellte sich heraus, dass der dritte Mann, ein Fahrkartenkontrolleur in der U-Bahn-Station, vor ein paar Minuten eine geheimnisvolle Botschaft auf dem Boden neben seinem Häuschen gefunden hatte. Woher sie gekommen war, wie lange sie dort gelegen hatte, war ihm völlig ungewiss. Jedenfalls waren sie nun hier. Der Polizist zeigte ihnen einen zerknitterten weißen Fetzen von einer Zeitung, auf dem mit Blaustift die Worte standen: Miss Hinch Millers Restaurant. Sofort Polizei holen. Der erste Polizist, der sowohl der älteste als auch der beleibteste der drei war, zog die Botschaft auf dem Speisekartenrest hervor, die so völlig im Gegensatz zu dieser hier stand. Der schwerfällige Inhaber, dem jetzt etwas einfiel, erzählte von dem Geistlichen und der alten Frau, die zusammen verlorene Eier auf Toast zu sich genommen hatten und dann so unvermittelt durch verschiedene Türen verschwunden waren. Der Fahrkartenkontrolleur erinnerte sich, dass er dasselbe Paar auf seiner Station gesehen hatte. Sie wären zu ihm gekommen und hätten ihn nach den Abfahrtszeiten der Züge gefragt. Die drei Polizisten waren einen Augenblick lang über diese Aussage verblüfft. Aber bald wurde ihnen klar, wenn entweder der Geistliche oder die alte Frau tatsächlich eine Information über Miss Hinch besessen hätten, eine überhaupt höchst unwahrscheinliche Annahme, dann hätten sie sich niemals damit aufgehalten, die Nachbarschaft mit törichten, kleinen, gegensätzlich lautenden Botschaften zu bepflastern. Das ist ein paar alter Narren, die sich mit der Polizei einen Spaß erlauben wollen, knurrte der dickste der drei Beamten grimmig. Ich hätte nicht übel Lust, sie dafür einzulochen. Und das war auch die Ansicht der übrigen. Die kleine Zusammenkunft brach auseinander. Der Inhaber kehrte zu seiner Kasse zurück, der Kellner zu seinen Tischen, der Fahrkartenkontrolleur lief eilends zu seiner Station. Und die drei Polizisten begaben sich wieder in die bittere Kälte der Nacht hinaus. Vor sich hinschimpfend gingen sie nebeneinander her. Und unbewusst schlugen ihre Füße den Weg nach Osten zur U-Bahn-Station ein. In der Mitte des nächsten Häuserblocks kam ein Mann auf sie zugerannt. »Wachtmeister, sehen Sie, was ich vor einer Minute auf dem Gehsteig gefunden habe. Lesen Sie das!« Er hielt einen weißen Fetzen hoch, der sich als Teil einer Speisekarte aus Millers Restaurant herausstellte. Auf der Rückseite sahen die drei scharf blickenden Beamten die fast unleserlich mit Blaustift hingekritzelten Worte »Polizei, Miss Hinch, 14. Straße, Uba«. Bei dem H war der Blaustiftstrich weggerutscht, als wäre der Schreiber plötzlich unterbrochen worden. Der fette Polizist fluchte und drohte mit Arrest. Aber der zweite Polizist, dunkelhaarig und sehnig, hob seinen Blick von dem Speisekartenfetzen und sagte plötzlich, »Tim, ich glaube, an der Sache ist was dran.« 10 Tage auf der Insel müssten für Sie dran sein«, knurrte der fette Tim. »Angenommen«, sagte der andere Polizist intensiv ins Nichts starrend, »die alte Frau ist selbst Miss Hinch, zum Beispiel. Und der Pfaffe beschattet sie, während er so tut, als habe er nicht den geringsten Verdacht. Und Miss Hinch traut sich nicht auszureißen, bevor sie nicht ganz sicher ist, dass sie ungeschoren davonkommt. Also, Tim, was könnte er Besseres tun als...« »Das ist richtig«, rief der dritte Polizist aus. »Besonders, wenn man bedenkt, dass die Hinch eine Pistole trägt und sie auch anwenden wird. Wir drei könnten doch auf alle Fälle einen Blick in die Bahnstation werfen. Was meint ihr?« Es war der Vorschlag des Tages. Die drei Beamten machten sich auf den Weg zur U-Bahn, der Zivilist folgte ihnen. Sie schritten zügig aus, ohne sich weiter zu unterhalten. Ihr schneller Gang und ihr Schweigen hatten eine verborgene psychologische Reaktion zur Folge. Während sich die Gedanken der Männer nach innen richteten, fiel ihnen das seltsame Benehmen des Paares in Millers Restaurant ein und die Überzeugung, dass vielleicht doch etwas Wichtiges im Gang sein könnte, wuchs und verstärkte sich in jedem von ihnen. Unbewusst beschleunigten sie ihre Schritte. Zuerst begann der sehnige Polizist zu laufen, aber die drei anderen Männer waren seit 20 Schritten ebenfalls drauf und dran gewesen, dasselbe zu tun. Das Beraten und Zaudern hatte jedoch Zeit gekostet. Der beleibte Geistliche und die arme alte Frau hatten einen Vorsprung von 5 Minuten vor den Gesetzeshütern, und wie es sich herausstellen sollte, genügte dies gerade für den Ausgang der Angelegenheit. Während sie sich Arm in Arm auf dem Weg zur Station befanden, wurden sie in der 14. Straße von mehreren späten Fußgängern gesehen, die sich nachher daran erinnerten. Einige hatten beobachtet, dass die Frau etwas nachhinkte, als ob sie ermüdet wäre, während der klumpfüßige Geistliche ihren Arm stützte und sie ständig raschen Schrittes mit sich zog. Auf diese Weise stieg das Paar die Stufen zur U-Bahn hinunter, betrat wieder den nackten Bahnsteig und befand sich bald zum zweiten Mal an seinem äußersten nördlichen Ende, wo es bereits vor einer guten halben Stunde gestanden hatte. Ein unachtsamer Gepäckträger hatte in der Nähe einen Eimer mit Wasser umgestoßen, und ein Flecken dünnen Eises lief an dieser Stelle bis über den Rand des Bahnsteiges. Zwei junge Männer, die lebhaft auf- und abwanderten, hörten deutlich, wie der Geistliche die Frau davor warnte. Weit weg, von Norden her, konnte man das schwache Grollen eines herannahenden Zuges vernehmen. Die Frau war dem Geleise am nächsten, und der Geistliche stand vor ihr. Im schwachen Licht trafen sich ihre Blicke, und beide waren von der Blässe ihrer Gesichter betroffen. Die Frau atmete außerdem hastig, und ihre Hände und Füße verrieten eine gewisse Nervosität. Es war deutlich zu erkennen, dass sie sich nun schon seit einer Stunde verzweifelt und um jeden Preis bemühten, beieinander zu bleiben. Der Geistliche machte jedoch glaubwürdige Anstalten, diese Tatsache zu übersehen. Ziellos sprach er darauf los, mit nur wenig unnatürlich klingender Stimme, hauptsächlich über das Wetter und seinen Zug nach Newark, wohin er nun so viel zu spät kommen würde. Und währenddessen blickten beide immer wieder zum Eingang der Station hin, als erwarteten sie, dort würde jemand ankommen. Beim Sprechen machte der Geistliche sich unauffällig mit seinen Händen zu schaffen. Aus der Unterkante seines schwarzen, halblangen Überwurfs zog er eine Nadel und stach sie tief in die Spitze seines Mittelfingers. Unter seinem Überwurf presste er sein Taschentuch gegen den blutenden Einstich und zog es dann hervor, um die hartgefrorenen Graupeln von seinem Hut zu wischen. Während er diese kleinen Vorbereitungen traf, hielt er die Augen der Frau mit seinem Blick gebannt, unaufhörlich weitersprechend. Plötzlich aber unterbrach er seinen Wortschwall und blickte voller Besorgnis auf ihre Wange. »Meine gute Frau, Sie haben sich irgendwo Ihre Wange aufgerissen, meiner Seele blutet, ziemlich schlimm.« »Das macht nichts, das macht nichts«, erwiderte die Frau und ließ ihre Blicke hastig zum Eingang schweifen. »Aber du lieber Gott, ich muss es abtupfen, das Blut wird auf ihr Umschlagtuch tropfen, wenn sie gestatten...« »Ah!« Zu schnell für sie, hatte er sich vorgebeugt und durch ihren dünnen Schleier hindurch hart ihre Wange mit seinem Taschentuch abgewischt. Er zog es zurück und hielt es hoch, damit sie das Blut selbst sehen konnte. Aber weder sie noch er blickten auf das Taschentuch. Seine Augen waren auf ihre Wange gerichtet, die glatt und zart unter der Schminke hervorsah, wo er diese mitsamt den täuschenden Falten weggewischt hatte. Die Treppe hinunter donnerten die Füße der drei fliegenden Polizisten. Aber es war offensichtlich, dass der Zug noch vor ihnen hereinbrausen würde. Der Geistliche, der dicht vor der Frau stand, fasste seinen Stock fester und ein Blick harten Triumphes kam in sein Gesicht. »So furchtbar schlau sind Sie also letzten Endes auch nicht.« Mit einem unwillkürlichen Aufschrei war die Frau zurückgesprungen, und in diesem Augenblick gewahrte sie die Polizei. Ihr Fuß glitt jedoch auf dem trügerischen Eis aus, oder sie mochte über den dicken Stock des Geistlichen gestolpert sein, als dieser plötzlich seine Stellung änderte. Und mit dem nächsten Atemzug brauste donnernd der Expresszug vorbei. Infolge eines jener seltsamen Zufälle, die manchmal aller Erfahrung spotten, war der Körper der Frau nicht im geringsten gequetscht oder entstellt. An der linken Schläfe war eine tiefe blaue Einbeulung, und das war augenscheinlich alles. Selbst der altmodische Hut von der langen Nadel festgehalten war nicht verrutscht. Es war der Geistliche, der den reglosen Körper neben dem dunklen Schienenstrang fand, wo der Zug ihn hingeschleudert hatte. Er war es auch, der das stille Gesicht bedeckte und den Transport auf den Bahnsteig zurück überwachte. Zwei Augenzeugen der Tragödie deuteten auf das Eis, auf dem die unglückselige Frau ausgerutscht war, und beschrieben ihr Entsetzen, als sie ihren Begleiter gerade einen Augenblick zu spät zuspringen sahen, um sie noch retten zu können. Um keine unmäßige Aufregung unter den Umstehenden zu verursachen, zogen zwei Polizisten den Geistlichen unauffällig beiseite und zeigten ihm die drei geheimnisvollen Botschaften. So sehr er auch von dem erschütternden Ausgang seines Detektivspiels ergriffen war, gab er doch bereitwillig zu, sie geschrieben zu haben. Er berichtete kurz, wie das sonderbare Verhalten der Frau in der 126. Straße seine Aufmerksamkeit erregt hatte und wie er durch scharfe Beobachtung im Zugabteil schließlich entdeckt hatte, dass sie eine Perücke trug. Unglücklicherweise war jedoch durch sein Interesse auch ihr Verdacht geweckt worden und ein langer Kampf, Geist gegen Geist, hatte sich zwischen ihnen entsponnen. Er hatte versucht, die Polizei ohne ihr Wissen herbeizurufen, sie hatte sich an seine Fersen geheftet, um das zu verhindern, gleichzeitig aber stets auf dem Sprung, ihm unauffällig zu entwischen. Er erzählte, wie er sie im Restaurant unter einem Vorwand einen Augenblick allein gelassen hatte und sie ihm dabei fast entkommen wäre, und schließlich, wie er sie zum Bahnhof zurückbegleitet und beim Herannahen der Polizei das Risiko auf sich genommen hatte, ihre Maske zu lüften. Mit diesem unerwarteten, erschütternden Ergebnis. Und jetzt, schloss er mit bebender Stimme, bin ich natürlich äußerst besorgt zu wissen, ob ich recht hatte oder ob ich einem schrecklichen Irrtum zum Opfer gefallen bin. Wollen Sie bitte nachsehen, Wachtmeister, und mir sagen, ob sie es tatsächlich ist.« Aber der dicke Polizist schüttelte seinen Kopf, eingedenk der wohlbekannten Fähigkeit von Miss Hinch, wie jeder andere auf der Welt auszusehen, nur nicht wie sie selbst. »Nur Gott der Allmächtige kann Ihnen das sagen, Sir. Ich möchte es den Leuten im Hauptquartier überlassen,« fügte dann hinzu, als käme das auf dasselbe heraus. »Aber wenn sie es ist, hat sie nur ihren verdienten Lohn empfangen, Sir.« »Gott sei ihr gnädig«, sagte der Geistliche. »Amen. Geben Sie mir jetzt bitte Ihren Namen an, Sir. Wahrscheinlich wird man Sie morgen früh brauchen.« Der Geistliche nannte ihn Pfarrer Theodore Shaler, Denver, seine hiesige Adresse, eine Nummer in der 126. Straße. Nachdem er sich so seiner Pflichten in dieser Angelegenheit entledigt hatte, wandte er sich traurig zum Gehen. Aber als er an der stillen Gestalt vorüberkam, die auf einer Bank unter dem Mantel des Fahrkartenkontrolleurs lag, entblößte er sein Haupt und blieb stehen, um einen letzten Blick auf sie zu werfen. Die Anteilnahme und Tatkraft des Pfarrers hatten bereits wohlwollende Kommentare von den Umstehenden geerntet, und von der erstgenannten Eigenschaft gab er nun noch einen letzten Beweis. Das zusammengeknüllte Taschentuch der toten Frau, das jemand von den Gleisen geholt und ihr auf die Brust gelegt hatte, war auf den Boden gefallen. Er bemerkte dies und bückte sich schweigend, um es wieder an seinen Platz zu legen. Dieser letzte kleine Dienst brachte seinen Kopf zufällig dicht neben den Kopf der toten Frau. Und als er sich wieder aufrichtete, streifte ihre hervorstechende Hutnadel seine Wange und fügte ihm einen langen Kratzer zu. Das allein wäre unbedeutend gewesen, denn Kratzer heilen schnell. Aber zufällig verfing sich die Spitze der Nadel in dem so vollkommenen Bart des Geistlichen und riss ihn glatt herunter. Mit einem unerwartet schrilltönenden Schrei sprang er hoch und zeigte den erstaunten Zuschauern das nackte, glatte Kinn einer Frau, das merkwürdig lang und spitz zulief. Solch ein Kind gab es nicht oft auf der Welt, und die Bettler auf der Straße würden es erkannt haben. Inmitten eines plötzlichen Aufruhrs, der in Gegenwart der Toten unangebracht wirkte, umringten die Polizisten Miss Hinch und legten ihr gewaltsam Handschellen an, da sie einen Selbstmord befürchteten, wenn nicht gar eine neue Teufelei. Und auf der Wache beraubte eine leidenschaftslose Matrone die berühmte Verwandlungskünstlerin der letzten und besten ihrer zahlreichen Verkleidungen. So viel hatte die Polizei zu ihrer Unschädlichmachung beigesteuert. Aber überall wusste man, dass Jessie Dark in Wirklichkeit ihre Gefangennahme bewirkt hatte. Und die Zeitungen brachten am nächsten Morgen Bilder der unbesiegbaren kleinen Frau und ihrer Hutnadel, mit der sie aus einer anderen Welt zurückgelangt hatte, um ihre größte Gegnerin der Gerechtigkeit zu überliefern. Sie hörten Miss Hinch von H.S. Harrison. Der Sprecher war Dieter Hufschmidt. Ton Ernst Becker. Schnitt Nicole Freund. Assistenz Gabi Emsen. Die Leitung der Sendung hatte Wolfgang Drescher. Das war, wie eingangs erwähnt, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1964. Der Text entstammt übrigens der dreibändigen Anthologie Murder Most Cozy, die die schottische Übersetzerin Mary Hottinger, liebevoll Bloody Mary genannt, herausgegeben hat. Im Deutschen ist die Sammlung bekannt unter den Titeln Mord, Mehrmorde und noch mehr Morde und ist eine wahre Fundgrube an Kriminal- und Spukgeschichten illustrer Autoren wie Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Dorothy L. Sayers, Dashiell Hammett und vielen mehr. Nicht bei Mrs. Hottinger zu finden ist der Text unseres nächsten Mitternachtskrimis, denn hierbei handelt es sich um ein Original-Hörspiel. Die Hauptrolle darin, den etwas seltsamen Robinson, gibt der legendäre Schauspieler Martin Held. Er scheint die Methode, einen mordverdächtigen Ehemann auf den Zahn zu fühlen und ihm gehörig auf die Nerven zu gehen, bei Inspektor Columbo abgeschaut zu haben. Gib dich trottelig, damit sie dich unterschätzen und unvorsichtig werden. Und vor allem, beiß dich fest. Ob Robinson mit dieser Zermürbungstaktik Erfolg hat und herausfindet, wo Mr. Cramptons Ehefrau abgeblieben ist, hören Sie in Aasgeier von Rodney David Wingfield am kommenden Samstag, dem 21. Oktober, wie immer um 0:05 Uhr.